Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Facebook ist, das kann man schon sagen, das Thema dieser Woche. Was bislang fehlt, ist die eine einfache Lösung. Ich brauche Gott sei Dank keine, weil ich kein Facebook-Profil habe, aber es gibt ja schon den einen oder anderen Nutzer und vielleicht auch den einen oder anderen, der sich jetzt fragt, kann ich da eigentlich noch guten Gewissens bleiben? Soll ich raus? Geht es irgendwie besser? Und wie werde ich wieder Herr meiner Daten? Ich bin auch eher so eine schlafende Facebook-Nutzerin, von daher muss ich noch nicht richtig wach werden. Aber andere, die haben schon festgestellt, so einfach ist das gar nicht, rauszukommen. Facebook macht es einem da relativ schwer. Volker Tripp ist Jurist und politischer Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft, einem Verein, der sich für Grund- und Verbraucherrecht im Digitalen einsetzt. Schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Kann ich denn einfach aussteigen, abmelden, raus aus Facebook? Geht das so einfach? Ja, das kann man grundsätzlich schon machen. Es ist vielleicht nicht ganz so einfach, die notwendige Funktion dafür in Facebook zu finden. Das kann man aber ganz gut über das Suchfenster von Facebook machen, indem man einfach Konto löschen einfach mal eingibt. Man findet dann einen Text, an dessen Ende wiederum ein Link sich befindet, den man klicken kann, um den eigenen Account zu löschen. Ne? Fraglich ist dann allerdings, was löschen eigentlich ganz genau bedeutet. Für die Außenwelt ist dieser Account zunächst mal nicht mehr sichtbar. Allerdings bleibt er eigentlich im Datenbestand von Facebook erhalten. Das heißt also, man kann ihn auch jederzeit in Anführungsstrichen reaktivieren, indem man sich nämlich einfach nochmal erneut einloggt. Dann merkt man, dass der Account noch da ist. Also wenn man sicher gehen möchte, dass dieser Account dann tatsächlich bei Facebook auch verschwindet, müsste man seine Datenschutzrechte geltend machen. Man hat nämlich ein Recht auf Löschung, wenn man nicht mehr damit einverstanden ist, dass die eigenen Daten genutzt werden. Und genau dieses Recht kann man dann gegenüber dem Konzern auch geltend machen. Wenn man das geltend macht, was ja dann schon wieder nach einem etwas schwierigeren Weg fast klingt, sind die Daten dann wirklich weg? Löscht Facebook die Daten und nutzt sie nicht mehr? Oder kann man vielleicht davon ausgehen, dass sie dann schon in so vielen Kanälen sind, dass sie auch einfach weiter verbreitet werden? Naja, wie gesagt, also wenn man lediglich sein Konto löscht, dann bleiben die Daten bei Facebook erhalten. Und was Facebook im Einzelnen dann damit macht, das ist Facebooks Geschäftsgeheimnis. Aber wenn man tatsächlich eben einen Anspruch auf Löschung geltend macht, dann ist Facebook tatsächlich verpflichtet, diese Daten wirklich unwiderruflich zu löschen. Und diesem Anspruch muss Facebook dann eben nachkommen. Und dann ist es natürlich eine Frage, wie immer, wenn ich einen Anspruch auf Datenlöschung geltend mache, glaube ich dann, dass sie es tatsächlich gemacht haben. Wenn bei einer Überprüfung beispielsweise durch eine Datenschutzbehörde dann rauskommt, dass das nicht der Fall ist, dann wiederum drohen Facebook sogar relativ hohe Bußgelder. Das heißt aber schon, ich muss dann relativ wahrscheinlich, wenn ich es bis zu Ende gehen will, einen Weg vor Gericht suchen. Ja, nicht unbedingt. Es kann so sein, je nachdem, wie Facebook sich dann anstellt. Und ich würde eigentlich nicht annehmen, dass so ein Konzern besonderes Interesse daran hat, jetzt in allzu viele Rechtsstreitigkeiten zu gehen. Aber grundsätzlich kann das in letzter Konsequenz notwendig sein, ja. Wir haben vor heute Morgen da relativ viel mit Kollegen darüber diskutiert, wie wichtig das überhaupt ist. Da gibt es ja eine Bandbreite von Leuten, die sagen, die einen sagen, ich bin da eh nicht, das ist kein Problem. Aber viele, die leben quasi auf Facebook, ob es nun beruflich ist oder auch privat. Kann man da einfach sagen, jenseits des Technischen, ich komme da sozial so einfach raus? Das ist eine Abwägungsfrage, nicht? Die, glaube ich, jeder Einzelne für sich beantworten muss. Ich finde, ein Gesichtspunkt, den man in dieser Abwägung unbedingt einstellen muss, ist ja der Umstand, dass man, wenn man Facebook nutzt, vordergründig zwar mit seinen sozialen Kontakten in Berührung kommt und mit den Verbindungen hält und so weiter, tatsächlich unterzieht man sich aber eigentlich permanent einem durchgängigen Psychotest. Denn alles, was man auf Facebook tut, jedes Like, jede Eingabe, die man dort macht, jede Verbindung mit anderen Leuten, die man herstellt, wird im Hintergrund algorithmisch ausgewertet nach psychologischen Erkenntnissen und es werden Profile über die Nutzer erstellt. Denn das ist genau das, was Facebook tatsächlich verkauft. Facebook verkauft letztlich die Möglichkeit, zielgenau bestimmte Personengruppen zu erreichen mit Werbung. Und ja, im Grunde, wenn man Facebook nutzt, füttert man also sozusagen diesen Konzern mit den notwendigen Daten an, die er braucht, um die Werbeplätze so besonders hochpreisig zu machen. Und das, finde ich, ist ein Gesichtspunkt, den man jetzt mal unabhängig oder sagen wir mal, entgegen dem Vorteil, den man vielleicht dadurch hat, mit in die Abwägung einstellen sollte. Und ich glaube, dann, weiß nicht, wiegt vielleicht dieser vermeintliche Vorteil gar nicht mehr so besonders schwer. Nun ist es bei sozialen Plattformen ja ein Teil der Geschichte, dass diese eben nicht irgendeine Randveranstaltung sind, sondern dass das eben viele nutzen, damit ich eben ja auch mit vielen Menschen in Kontakt treten kann. Das heißt, am Ende landen dann eben doch die meisten bei den großen Playern, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei WhatsApp, muss man konsequenterweise sagen, wenn man jetzt kein Interesse mehr hat, dass mit diesen Daten irgendwas passiert, dann muss man eigentlich alles beiseite lassen? Oder kann man schon sagen, es unterscheidet sich in richtig problematische Dienste und weniger problematische? Ja, sicherlich gibt es, sagen wir mal, Dienste, die ein bisschen rücksichtsloser mit den Daten ihrer Nutzer umgehen als andere. Und auch die Tiefe, in der jetzt Daten ausgewertet werden, ist nicht bei allen Diensten gleich. Aber generell als Faustformel kann man sich merken, ich sag mal so ganz salopp, es gibt im Leben nichts umsonst und eben auch keine Dienste im Internet. Selbst wenn ich jetzt nicht mit Geld im eigentlichen Sinne bezahle, dann bezahle ich aber doch eben mit meinen Daten. Und das muss mir immer klar sein, egal was ich mache. Und ein weiterer Punkt ist, ich habe nur in sehr geringem Maße irgendeine Transparenz. Ich weiß eigentlich letztlich nicht, was die Dienste machen, die ich da nutze, und ich muss mich auf deren Angaben verlassen. Und auch das ist wieder ein Gesichtspunkt, den man in die Abwägung mit einstellen muss. Ist es mir das alles wert? Bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen? Und das kann man beispielsweise minimieren, auch dadurch, indem man eben sagt, es ist nicht eine Frage von ganz oder gar nicht, aber es ist eine Frage davon, was ich eigentlich jetzt genau auf dieser Plattform mache und mich immer wieder fragen muss, will ich wirklich diese Daten teilen? Will ich, dass die irgendwie, sagen wir mal, in die Öffentlichkeit gelangen potenziell, oder will ich das eben nicht? Und ich glaube, das sind so Leitlinien, entlang derer man ganz gut auch mit solchen Diensten umgehen kann. Wie ist es denn bei denen, die manche quasi als Ersatz einer kurzen Nachricht nutzen, wie zum Beispiel WhatsApp, wenn man da eben versucht, das wirklich nur so als Nachrichtenersatz zu nutzen? Werden dann unter diesem sozusagen, unter dem, was man sieht, trotzdem viel mehr Daten damit weitergegeben und im Prinzip am Ende auch an Facebook, als man denkt? Oder ist das schon noch etwas unproblematischer? Naja, diese Problematik mit den Freundeslisten, Weitergabe der Freundeslisten und so weiter, das hatten wir bei WhatsApp auch schon, diese Problematik. Und letztlich muss man immer damit rechnen, dass eben alles, was dort darüber läuft, beispielsweise wenn ich einen Messenger-Dienst habe, dass dann vielleicht im Hintergrund diese Messenger-Texte ausgewertet werden, nach bestimmten Schlüsselworten gesucht und dann zugeordnet wird, welche Interessen ich habe, was ich besonders gerne kaufen möchte und so weiter und so fort. Damit muss man rechnen, dass das passiert. Wie gesagt, es gibt Datenschutzerklärungen, die sollten auch zutreffend sein, aber letztlich kann ich eben immer nur das lesen, was da drin steht, was die angeblich machen. Ob sie tatsächlich noch was darüber hinaus machen, das weiß ich letztlich nicht. Ich will eben nur betonen, es ist also immer auch ein Stück weit ein Vertrauensvorschuss, den man eben so einem Unternehmen gibt. Und auch das, um nochmal auf die Frage dieser Abwägung zurückzukommen, auch das ist ja ein Gesichtspunkt, den man jetzt so im Fall Facebook, finde ich, einstellen muss. Man hat diesem Unternehmen einen gewissen Vertrauensvorschuss gegeben, und das ist jetzt, dieser Vertrauensvorschuss ist sehr bitter enttäuscht worden. Ist auch die Frage, möchte man einem solchen Unternehmen in Zukunft eigentlich noch weiter vertrauen? Ganz kurz noch, haben Sie persönlich denn einen Weg, soziale Netzwerke ohne Bauchschmerzen zu nutzen? Ohne Bauchschmerzen nicht, aber ich sag mal, ich benutze sehr wenig Dienste im Bereich Social Media, und wenn, dann versuche ich eben diese Nutzung auch möglichst weit zu reduzieren auf das, was in dem jeweiligen Rahmen sinnvoll und notwendig ist. Also beispielsweise, ich teile eigentlich wenig bis gar keine privaten Informationen über soziale Netzwerke und nutze das vor allen Dingen in erster Linie beruflich. Volker Tripp, Jurist und politischer Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft. Danke Ihnen. Gerne.